Deutschlandfunk Kultur Studio 9. David Bowie und Starman. 7.49 Uhr ist es am Donnerstagmorgen. Und Donnerstagmorgen bedeutet natürlich, es ist Filmzeit um diese Zeit. Und das heißt, heute Morgen mal wieder, es ist Zeit für unsere Kritikerin Anke Lewicke. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Zwei Filme werden Sie uns heute vorstellen, die mich beide schon eine Weile begleiten, weil in den deutschen Kinos lange dafür geworben wird. Aber nun kommen sie wirklich in voller Länge ins Kino. Der erste, über den wir reden wollen, ist Die dunkelste Stunde von Joe Wright. Das ist ein Film über Winston Churchill, aber es ist keine Churchill-Biografie, ne? Ja, das ist ganz interessant, weil gerne gehen ja Filmbiografien, erzählen ja alles gerne von der Wiege bis zur Bahre, gucken auch gerne durchs Schlüsselloch. Und das einzig Private, was dieser Film erzählt, fasst die Frau von Churchill dann auch schnell zusammen. Ich wusste von Anfang an, dass ich einen Mann heiraten werde, der Karriere machen möchte. Und jetzt bin ich stolz für ihn und mit ihm. Und das ist genau in dem Zeitpunkt Mai 1940, wo er eben zum Premierminister ernannt wird. Und das sind aber eben auch genau schwere Zeiten für England. Die Armee, 300.000 junge Männer sind in Dünkirchen von den Nazis eingekesselt. Und jetzt stellt sich ihm eben die große Frage, geht er die Verhandlungen mit Nazi-Deutschland ein? Macht er sich dadurch vielleicht zur Marionette von Adolf Hitler? Oder versucht er eben weiter zu kämpfen? Und genau für Letzteres entschließt er sich. Es hat nichts Unehrenhaftes, einen Krieg abzukürzen, den wir eindeutig verlieren. Verlieren! Europa ist noch nicht... Europa ist verloren. Und bevor unsere Streitkräfte vollständig ausgemerzt werden, ist die Zeit für Verhandlungen gekommen, um die bestmöglichen Konditionen zu erhalten. Man kann mit einem Tiger nicht vernünftig reden, mit dem Kopf in seinem Maul! Und so lernen wir Churchill dann auch kennen als einen Mann, der für seine Entscheidungen steht. Und der ganze Film spielt wirklich nur in diesen 4 Monaten im Mai. Und diese Ausnahmesituation, diese extreme Situation wird ebenso zur Lupe für seine ganze Persönlichkeit, für seinen Willen zur Macht, aber auch, dass er dann zu dieser Macht steht und wie wir eben gehört haben, auch seine Exzentrik und seine Cholerik. Also nicht, dass das jemand missversteht. Churchill ist der, der gebrüllt hat, also der mit Tiger, wenn man den Kopf im Maul des Tigers hat. Er wird dargestellt von Gary Oldman und das ist ja, wie auch in der Realität, bestimmt auch in diesem Film so ein bisschen eine One-Man-Show, ne? Also er trägt das. Ja, er trägt das auf alle Fälle. Der Film ist eigentlich ein bisschen konventionell inszeniert. Ein paar von diesen bräunlichen Bildern hätte ich dann doch gerne mal entstaubt, aber Gary Oldman macht das wirklich großartig und das ist nicht nur die Maske, dass er dieses Doppelkinn hat. Das Schöne an diesem Film ist, und das mag sich jetzt komisch anhören, dass es doch immer wieder heitere Momente gibt und das ist eben, wenn Gary Oldman die Exzentrik von Churchill ausspielt, der die Toilette eben immer als seinen Thron bezeichnet, der nie einem Glas Shampoos abgeneigt ist, der den König auch mal warten lässt. Und diese leicht überzogenen, absurden Momente braucht es aber dann auch, um diese Einsamkeit von Churchill immer zu zeigen, dass er letztlich dann doch über die ganze Weltgeschichte alleine entscheiden muss, dass er diese Konsequenzen aber auch auf sich nimmt. Und das Einzige, was ich so ein bisschen schade finde, ich habe jetzt die deutsche Synchronisation gesehen, wenn er dann seine große Rede hält, um eben die Leute da einzustimmen, das ganze Volk und auch das Parlament auf den Krieg. Das hat er ja sehr nuschelnd vorgetragen. Er war ja überhaupt ein großer Nuschler. Und in der deutschen Synchronisation ist es dann relativ flüssig. Und ich finde, da nimmt man Churchill auch was, wenn er dann auf einmal so ein guter Redner ist. Er war ein guter Rhetoriker und kein guter Redner, aber seine Rhetorik war so gut, dass seine Reden dann eben auch immer gut waren. Ich übersetze das mal. Wer es sich zutraut, das zu verstehen und die Gelegenheit in seiner Stadt hat, sollte es in der Originalfassung sehen. Vielleicht idealerweise mit Untertiteln, kann man es nuscheln hören und den Text trotzdem verstehen. Ja, das ist natürlich das Schönste. Wir kommen zu einem anderen Film jetzt noch, Frau Lewicke, vollkommen anderer Film. Das Einzige, was er gemeinsam hat mit dem Churchill-Film, ist, er kommt auch heute in die deutschen Kinos. Der Film heißt Downsizing, neuer Film von Alexander Payne. Und Downsizing deutet es schon an, es geht darum, Menschen zu verkleinern. Ja, es geht darum, Menschen zu verkleinern und das ist Matt Damon, der das mit sich machen lässt. Der führt eigentlich als Physiotherapeut ein ganz gutes Leben, ist auch so ein Ökologe, glaubt so an ökologischen Ideen. Und dann gibt es auf einmal die Möglichkeit, sich verkleinern zu lassen, weil dann braucht man weniger Geld, kann besser leben, aber man verbraucht natürlich auch weniger. Also man ist auch ökologisch, er lässt dann alles mit sich machen, findet sich dann in dieser neuen Welt wieder, muss aber ziemlich schnell feststellen, dass es doch nur die Miniaturausgabe seiner vorherigen Welt ist. Also die Partys oben nerven ihn immer und dann geht er da hoch, da sieht er, dass da ewig Drogen genommen werden. Die Drogen werden natürlich durch die Mafia eingeschliffen und seine schöne neue Welt muss natürlich auch glänzen. Dann bekommt er mit, dass es da auch Billiglohnkräfte gibt und so weiter. Also das ist eigentlich eine schöne Gesellschaftssatire, die so ein bisschen mehr andert durch andere Genres. So am Beginn ist es auch noch eine Hommage an den Science-Fiction der 50er Jahre mit tollen, wirklich schönen Laborszenen. Und am Ende zerfranst er sich so ein bisschen in eine Öko-Utopie. Also da hätte er schneller sein können. Aber es gibt immer wieder originelle Ideen. Und es ist schon lustig. Es ist schon unter anderem auch sehr stark Comedy, ne? Ich würde es auf alle Fälle sagen. Gerade was ich so mag an dem Film ist, man könnte jetzt viel mit Effekten spielen. Aber da hat er eher Fantasie. Also diese kleine Welt wird selten im Größenverhältnis zu unserer gesetzt. Aber in der kleinen Welt ist es auf einmal modern, sich Rosen aus unserer großen Welt zu bestellen. Und diese Rosen sind dann so groß wie der Kopf von Matt Damon. Also solche Sachen finde ich ganz lustig. Oder wenn die Leute dann Ausflüge noch machen und bei uns im Flugzeug mit sind, haben sie so einen Extra-Abteil. Aber sie können, weil sie eben so klein sind, immer First Class fliegen. Also das sind so kleine, schöne Sachen. Und die Idee, wenn man so am Anfang diese Modellwelt von außen sieht, da muss man auch viel an die Gated Communities denken. Und da finde ich diesen Film dann wirklich scharf, dass es um so eine Gesellschaftsschicht geht, die eben sich aus Angst abschließt, aber durch ihren Lebensstil, durch ihre Raffgier doch immer wieder dieselben Verhältnisse reproduziert, vor denen sie eigentlich weglaufen wollen. Ich habe es mir schon gedacht, nur beim Anschauen der Trailer, aber Sie haben es jetzt schön bestätigt, beides Filme, wenn auch sehr unterschiedlich, die man empfehlen kann. Ja, auf alle Fälle. Schönen Kinoabend, Herr Kassel. Dankeschön für die Empfehlung, Frau Liebeke. Die beiden Filme, die Sie uns empfohlen haben, sind Downsizing, das war der zweite, und der andere heißt Die dunkelste Stunde, das ist der besprochene Churchill-Film. Und Sie bekommen natürlich Informationen zu diesen und weiteren Filmen am Samstagnachmittag in unserer Filmsendung und im Internet jederzeit unter deutschlandfunkkultur.de.